Und mit wie vielen Propheten zusammen kämpften zahlreiche Bekenner des Herrn. Doch sie gaben nicht auf, ob dessen, was sie auf Allahs Weg traf, noch wurden sie schwach, noch unterwarfen sie sich. Und Allah liebt die Standhaften.